Aus unserem Feature-Repertoire hören Sie nun die Sendung von Felix Gasparrer, Der Mann, dem ein Tag abhanden kam, oder Was ist Zeit? Diese Sendung aus dem Jahre 1957 ist ein gutes Beispiel dafür, wie offen die Feature-Form sein kann und wie mit einem überraschenden Grundeinfall alle scheinbar gesicherten Erfahrungen wieder in Frage gestellt werden. Im Allgemeinen gilt für die Feature-Form, dass sich Themenumfang und Inhalt entsprechen müssen. Das heißt, in einer Stunde Sendezeit sollte ein nicht zu eng und nicht zu weit gewählter Ausschnitt aus einem Problemkreis genommen werden. Die Zeit als Thema für eine Stundensendung schien von vornherein zu breit angelegt. Es war kaum denkbar, auch nur einen Teil der Gesichtspunkte unterzubringen, die bei einem derartigen komplexen Thema berücksichtigt werden müssen. Eine bloße Aufzählung von Aspekten wiederum musste die Anschaulichkeit belasten, eine der wichtigsten Voraussetzungen für das gelungene Feature. Hören Sie nun, wie Felix Gasparrer diese Einwände und Bedenken übersprungen hat. Bitte, Mr. Miller, der Herr Generaldirektor lässt bitten. Ja, danke. Mein Name ist Miller. Ich bin heute früh mit einem Flugzeug Ihrer Gesellschaft von den Weihnachtsinseln in London angekommen. Es ist mir überaus erfreulich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Miller. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Flug. Keineswegs. Mir ist unterwegs etwas abhanden gekommen, das für mich von größtem Wert war. Das ist mir überaus schmerzlich zu hören. Ich nehme an, Sie haben den Verlust unverzüglich dem zuständigen Personal zur Kenntnis gebracht. Ja, das habe ich getan. Aber alle lachten und behaupteten, es sei niemand dafür verantwortlich. Und ich müsse mich mit dem Verlust abfinden. Das bedauere ich aufrichtig. Was ist Ihnen denn abhanden gekommen, Mr. Miller? Der 11. August. Wie meinten Sie? Sie hören ja, der 11. August. Ja, wie soll ich das verstehen? Also passen Sie auf. Ich schlief an Bord Ihres Flugzeuges am Abend des 10. August ein. Und als ich am nächsten Morgen erwachte, war es der 12. August. Der 11. August war fort, spurlos verschwunden. Dabei ist mir dieser Tag aus Gründen des Gefühls besonders teuer. Er hätte aber auch bedeutende geschäftliche Möglichkeiten für mich enthalten können. Ich werde dieses Jahr mit einem Tag weniger auskommen müssen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, was dieser Verlust für einen Mann in geordneten Verhältnissen bedeutet. Es ist mir überaus schmerzlich, dies sagen zu müssen, aber für Verluste solcher Art kommt unsere Gesellschaft nicht auf. Wahrscheinlich haben Sie den 180. Längengrad überflogen, an dem irgendetwas mit dem Datum passiert. Das ist so üblich dort. Bis jetzt hat sich noch niemand darüber beschwert. Mit der Verpflegung waren Sie zufrieden, Mr. Miller? Das interessiert mich ja gar nicht. Ich will auch gar nichts mehr von diesem 180. Längengrad hören. Mir ist auf einer Maschine Ihrer Gesellschaft ein Tag verschwunden. Und ich verlange, dass Ihre Gesellschaft mir den Schaden ersetzt. Wir sind grundsätzlich bereit, jeden Schaden zu ersetzen, der nachgewiesenermaßen durch unser Verschulden entstanden ist. Ja, ja, aber... Wir sind aber keineswegs für die kalendermäßige Einteilung der Zeit verantwortlich. Allenfalls wären wir bereit, Sie zu einem ermäßigten Preis nach den Weihnachtsinseln zurückzubefördern. Auf diese Weise würden Sie voraussichtlich Ihren Tag zurückerhalten oder einen anderen doppelt, womit Ihr Verlust hinreichend ausgeglichen erscheint. Hören Sie mal, einen Tag zu verlieren ist schon hart, aber mit einem doppelten Tag herumzulaufen, das erschien mir geradezu unmoralisch. Außerdem beabsichtige ich ja gar nicht, nach dem Osten zurückzukehren. Das ist außerordentlich bedauerlich, aber ich kann nicht mehr für Sie tun. So, gut. Dann werde ich, so wahr ich 35 Jahre lang mit indischen Schwalbennestern und Haifischflossen in Büchsen gehandelt habe, die Sache vor ein Gericht bringen. Ich will doch mal sehen, ob es erlaubt ist, einem Untertan Ihrer Majestät, auch wenn er nur ein schlichter Mann aus den Settlements ist, ohne weiteres einen Tag zu stehlen. Ich bin grundsätzlich bereit, jeden Prozess zu führen, der hinreichende Aussicht auf ein angemessenes Honorar bietet. Aber was Sie da von mir verlangen, Mr. Miller, das ist unmöglich. Ein Tag ist kein Gepäckstück, das man verlieren kann. Ich bin ja nur ein schlichter Mann von den Inseln. Aber ich meine, ein Tag ist etwas, das einen bestimmten Wert darstellt. Wären es nur ein paar Stunden, etwa in der Nacht, in der man ohnehin schläft. Aber gleich einen ganzen Tag zu verlieren und noch dazu den 11. August, der mir aus Gründen des Gefühls besonders teuer ist, Das ist zu viel. Wie hoch schätzen Sie denn Ihren Verlust ein? Ich meine, 1000 Pfund wäre nicht so hoch. Die gleiche Summe für Sie als Honorar, wenn Sie den Prozess übernehmen. Es käme auf einen Versuch an. Für den Ausgang kann ich natürlich nicht garantieren. Streitsachen Müller gegenüber Seeluftlinie. Parteien sind anwesend. Ausgezeichnet. Die Sitzung ist eröffnet. Wie ich der von dem sehr ehrenwerten Anwalt Clark unterzeichneten Klageschrift entnehme, behauptet der Kläger, dass ihm auf der Strecke zwischen den Weihnachtsinseln und London in einem Flugzeug der Überseeluftlinien ein Tag abhanden gekommen sei. Ist das so, Mr. Miller? So ist es, Euer Gnaden. Ein Tag, der mir schon immer besonders teuer war. Wann stellten Sie den Verlust fest? Am Morgen des 12. August. In der Nacht haben Sie nichts Verdächtiges bemerkt? Nein, Euer Gnaden. War Ihnen vor Antritt der Reise bekannt, dass Sie mit der Möglichkeit rechnen mussten, einen Tag zu verlieren? Nein, Euer Gnaden, ich habe niemals mit einer solchen Möglichkeit gerechnet. In den 50 Jahren meines Lebens ist mir vielleicht mal eine Stunde abhanden gekommen, aber niemals ein ganzer Tag. Wie ist die Meinung des sehr ehrenwerten Vertreters der Gegenseite? Ich habe die Ehre zu bemerken, dass der Verlust des Klägers lediglich ein eingebildeter ist. Was der Kläger verloren hat, ist nicht ein Tag, sondern nur ein Datum, das überhaupt keinen Wert darstellt. Ich habe die Ehre zu widersprechen. Auch ein Datum stellt einen Wert dar, wie sich aus dem Prozess Cockburns contra Fletcher in Addington im Jahre 1785 klar ergibt, bei dem der Kläger verlor, weil er sich im Datum geirrt hatte und einen Tag zu spät zur Verhandlung erschien. Wenn ich am 10. August einschlafe und am 12. August erwache, so fehlt mir doch ein Tag und kein Datum. So war ein Schwalbennest keine chinesische Petroleumlampe ist. Ein bemerkenswerter Fall. Meines Wissens ist dies das erste Mal, dass jemand Klage wegen eines abhandengekommenen Tages führt und ich wäre nicht abgeneigt, die Klage anzunehmen. Ich frage mich jedoch, ob ein Tag als solcher Gegenstand eines Rechtsstreites sein kann. Was ist ein Tag? Ganz offensichtlich ein Teil der Zeit, Euer Gnaden. Ausgezeichnet. Was aber ist Zeit? Ist Zeit ein Wert, den man einklagen kann oder ein bloßer Begriff? Beckett, geben Sie mir die Enzyklopädie Britannica Buchstabe Z. Hier, Euer Gnaden. Ausgezeichnet. Schlagen Sie nun das Stichwort Zeit auf und lesen Sie laut und deutlich vor, was Sie dort finden. Vorsicht, Zeist, Dorf in Holland, Zeit. Als Wort entstanden aus dem keltischen Taihan, wachsen oder werden. Die Vorstellung, die sich dem Menschen bei der Beobachtung regelmäßig verlaufender oder wiederkehrender Bewegung, Klammer auf, Erdumdrehung, siehe diese Klammer zu, aufdrängt, auch als Dauer von Vorgängen einschließlich des menschlichen Lebens aufgefasst. Eng verbunden mit der Zahl, von den verschiedenen philosophischen Schulen, Klammer auf, siehe Philosophie, Klammer zu, verschieden interpretiert. Ihrem Wesen nach schwer durchschaubar, wenn nicht überhaupt unerklärlich. Ich glaube, das genügt. Danke, Beckett. Mr. Miller, Sie werden einsehen, dass ich als Gegenstand einer Klage nicht etwas zulassen kann, das von maßgebender Seite als schwer durchschaubar, wenn nicht überhaupt unerklärlich bezeichnet wird. Ich muss Ihnen daher aufgeben, bis zur nächsten Verhandlung den Nachweis zu erbringen, was Zeit ist und insbesondere, ob Zeit Eigenschaften besitzt, die erforderlich sind, sie zum Gegenstand eines Rechtsstreites zu machen. Die Sitzung ist geschlossen. Wo soll ich so schnell eine Erklärung für die Zeit hernehmen? Das ist Ihre Sache. Ich kann auf 100 Jahre ein indisches Schwalbennest von einem javanischen unterscheiden. Aber mit Zeit habe ich nie etwas zu tun gehabt. Bei uns auf den Inseln, da gibt es mehr als genug davon. Jeder kann sich nehmen, so viel er will. Sie liegt sozusagen zur freien Bedienung herum. Na, hier ist das anders. Wir haben so wenig Zeit, dass wir nicht wissen, wie wir den Bedarf decken sollen. Sie verschwindet uns unter den Fingern. Sie ist das Kostbarste, was es überhaupt gibt. So? Na, dann wird es Ihnen ja nicht schwerfallen, eine saftige Entschädigung für meinen Tag auszuholen. Aber ich denke, wir lunchen erst mal ordentlich. Beim Essen kommen immer die besten Gedanken. Fahren wir in meinen Club. Das Essen ist nicht schlechter als überall und wenn uns Kinzel bedient, brauchen wir bestimmt nicht länger als eine Stunde drauf zu warten. Kinzel, hätten Sie einen Augenblick Zeit für uns? Wünschen Sie schon zu speisen, Mr. Clark? Es ist erst 23:30. Bei uns auf den Inseln isst man, wenn man Hunger hat, und schläft, wenn man müde ist. Aber nicht, weil die Zeiger auf dem Zifferblatt eine bestimmte Stellung einnehmen. Wie Sie sehen, Kinzel, habe ich einen Gast aus den Kolonien. Ich denke, wir nehmen das Übliche. Hammelkoteletts mit Minzensoße, vorher eine von euren undefinierbaren Suppen und nachher eure ungenießbare Karamellspeise. Und wenn Sie uns das noch im Lauf des heutigen Tages servieren könnten, wären wir Ihnen besonders verpflichtet. Sie werden sofort bedient werden, Mr. Clark. Na, wenn Kinzel sofort sagt, meint er innerhalb der nächsten halben bis dreiviertel Stunde. Das hat er mit den Russen und anderen Völkern des Ostens gemeinsam. Bei uns auf der Insel. Entschuldigen Sie, Augenblick. Einer meiner Freunde. Bitte. Hallo, Pembroke. Clark, was machen Sie in diesem obskuren Lokal? Ach, ich bin mit einem meiner Mandanten hier. Bitte, wollen Sie nicht mit an unseren Tisch kommen? Wenn ich nicht störe? Aber im Gegenteil. Duke Richard Winston Anthony Pembroke. Ihre übrigen Vornamen habe ich leider vergessen. Ja. Das ist eines unserer großen Tiere auf dem Gebiet der Kulturforschung. Das ist Mr. Miller aus den Strait Settlements, der im Augenblick dringend eine Erklärung benötigt, was Zeit ist. Oh, weiter nichts? Da brauchen Sie hier nur ein Essen zu bestellen. Wir stehen in dieser Beziehung ungefähr auf der Stufe des frühen Mittelalters, als man Uhren schon kannte, aber sich nicht nach ihnen richtete. Pembroke, können Sie uns nicht helfen? Was ist Zeit? Gibt es sie oder gibt es sie nicht? Sie werden doch die Realität der Zeit nicht leugnen wollen, wo jeder von uns mit einer Uhr am Handgelenk herumläuft, wie ein Sträfling mit seiner Handschelle. Ja, aber was ist Zeit? Eine bloße Vorstellung, die aus der bitteren Erkenntnis entstanden ist, dass alle Dinge vergänglich sind. Oh, entschuldigen Sie, Pembroke, aber etwas, was wirklich ist, kann nicht gut eine bloße Vorstellung sein. Aber eine Vorstellung kann zur Wirklichkeit werden. Die Zeit hat als Mythos begonnen. Die Ägypter sahen in ihr ein böses, alles verschlingendes Urwesen namens Seb. Und für die alten Inder war sie der alles vernichtende Gott Kali oder Shiva. Und für die alten Griechen Kronos, der Vater des Zeus, der die unangenehme Eigenschaft besaß, seine eigenen Kinder zu fressen. Bemerken Sie, dass im Altertum sich nur Priester und Herrscher mit der Zeit befassen durften. Ja, gut, gut, aber das alles sind doch poetische Bilder, Einbildungen. Mein lieber Clark, Einbildungen sind für die Menschheit von jeher wirklicher gewesen als der Boden unter ihren Füßen. Was wir die Geschichte der Menschheit nennen, ist nichts anderes als eine ununterbrochene Folge von neurotischen Zwangsvorstellungen. Oh, ja, eine davon ist unsere Zeit. Das schließt nicht aus, dass sie wirklich ist. Einfach, weil wir unser Leben nach ihr richten. Entschuldigen Sie, Mr. Pembroke, ich bin nur ein schlichter Mann von den Inseln und habe nicht alles verstanden, was Sie gesagt haben, aber mir scheint, ein Tag kann doch keine Einbildung sein. Sehr richtig, ein Tag ist doch eine feststehende Größe, die man zählen, messen und einteilen kann. Je nachdem. Für jemanden zum Beispiel, der in der Arktis lebt, besteht das ganze Jahr nur aus einem einzigen Tag, dem Sommer, und einer langen Nacht, dem Winter. Aber Tag und Nacht sind noch keineswegs Zeit. Für ein Kind oder einen Buschenjäger ist Tag und Nacht nicht Zeit, sondern ein Naturvorgang. Ein Buschmann, der sich mittags unter einen Baum legt und vor Hitze einschläft, erlebt den höchsten Sonnenstand nicht als Zeitpunkt, sondern als Naturereignis. Und wenn es bei uns vom Big Ben 12 Uhr schlägt, erleben wir den Mittag nicht als Naturvorgang, sondern als Zeitpunkt, als ein Signal. Wir nehmen unsere Sachen und gehen lunchen. Das ist der Unterschied, verstehen Sie? Ein Tier weiß nichts von Zeit. Auf unserer Insel gab es einen Esel, der jeden Morgen pünktlich die Milch zur Bahn brachte, ohne dass jemand ihn begleitete. Als man eines Tages den Fahrplan ändern wollte, mussten sie darauf verzichten, weil sich der Esel nicht darauf einließ. Da sehen Sie, dass auch ein Tier weiß, was Zeit bedeutet. Eben nicht. Der Esel wusste natürlich nicht, was Zeit ist. Sonst hätte er sich ohne Schwierigkeit auf den neuen Fahrplan umgestellt. Das wäre auch zu viel verlangt. Bei keinem Lebewesen, der Mensch eingeschlossen, hat sich neben den fünf Sinnen ein besonderer Zeitsinn feststellen lassen. Auch das spricht gegen das Vorhandensein einer objektiven Zeit. Dazu kommt die unterschiedliche Auffassung des Zeitbegriffs in den verschiedenen Epochen, bei den verschiedenen Völkern und beim Einzelnen, was vermutlich mit dem Klima, dem Blutdruck, den Drüsen und dem Lebensalter zusammenhängt. Nein, nein, die Zeit hat als Mythos begonnen und ist auch heute noch eine bloße Einbildung, obwohl wir glauben, sie in Bruchteile von fast absoluter Größe zerlegen zu können. Aber Pembroke, Sie werden mir doch nicht einreden wollen, dass wir uns von einer bloßen Einbildung umherjagen lassen. Warum rechnen wir mit jeder Stunde, jeder Minute im Beruf, bei der Arbeit, im Verkehr, im Sport, sogar beim Essen und beim Schlafen? Warum sehen wir fortgesetzt auf die Uhr, als fürchteten wir jeden Augenblick verhaftet zu werden? Weil wir sonst den Autobus verpassen würden. Ja, unser Jahrhundert ist von einer der furchtbarsten Einbildungen besessen, die jemals die Menschheit heimgesucht haben. Von der Zwangsvorstellung, Zeit zu sparen. Und deshalb hätten wir keine? Oh, das ist doch absurd. Nein, keineswegs. Sehen Sie mal, die Sache ist so. 5000 Jahre oder noch länger ist die Menschheit sehr gut mit ihrer Zeit ausgekommen. Man belästigte sie zwar unausgesetzt mit neuen Instrumenten, die der Bestimmung der Zeit dienten, aber niemand nahm das sonderlich ernst. Wann die Sonne auf und unterging, sah man ohnehin, und von einem Ort zum anderen kam man doch nicht schneller, als ein Pferd laufen konnte oder die eigenen Beine trugen. Andere Fortbewegungsmittel kannte man nicht, und so war alles in bester Ordnung. Also, ganz so gemütlich, wie Sie das schildern, ging es denn doch nicht zu. Es hat immer Menschen gegeben, die es eilig hatten. Zweifellos. Sogar ganze Völker. Zum Beispiel die Römer, die immer schnellere Schiffe bauten, gepflasterte Straßen anlegten, um schneller vorwärts zu kommen, den Gerichtstermin und die Steuertabelle, das Kalendarium, erfanden und sich von einem Horarius, einem Uhrensklaven, alle Stunde die Zeit ansagen ließen. Sie entwickelten in der Tat ein anderes Zeitbewusstsein als die anderen Völker der Antike, denen sie mit ihrer Pünktlichkeit und Eile furchtbar auf die Nerven gingen. Ja, aber daran war nicht die Sonnenuhr schuld, die sie im Jahre 200 vor Christi Geburt in Syrakus erbeuteten und in Rom aufstellten, wo sie 99 Jahre lang falsch ging, sondern ihr Weltreich, das ihnen eine unentrinnbare Disziplin und Ordnung aufzwang. Aber das alte Rom war, wie gesagt, eine Ausnahme. Im Allgemeinen lebte die Menschheit bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts recht gemächlich dahin. Bis mit zwei Erfindungen das Verhängnis über sie hereinbrach. Mit der Dampfmaschine und der Eisenbahn. Für die aber unzweifelhaft ein Bedürfnis vorlag. Ja, etwa so wie heute nach der Atombombe. Jedenfalls hatte die Menschheit damit zum ersten Mal die Mittel, um sich die Arbeit zu verkürzen und sich schneller vorwärts zu bewegen. Man sollte denken, dass sie nun Zeit in Hülle und Fülle besaß. Was wirklich eintrat, ist Ihnen bekannt. Heute sind wir in ein System verwickelt, in dem tatsächlich alles dazu dient, Zeit und Arbeit zu sparen. Mit dem Ergebnis, dass jeder vor Arbeit zusammenbricht und niemand mehr Zeit hat. Ja, was für die Römer das Imperium war, ist für uns die technische Revolution geworden, die Mechanisierung und Rationalisierung unseres Lebens. Erst durch sie wurde die Uhr zu einem Gegenstand des Bedarfs. Und es ist nicht von ungefähr, dass der Zeitsklave des alten Rom heute wieder auferstanden ist in der sprechenden Uhr des Rundfunks. Da kommt Kinsel mit dem Essen. Habe ich Sie nicht schnell bedient, meine Herren? Es käme darauf an, sich darüber zu verständigen, was Sie unter schnell verstehen. Damit halte ich es widerselig, Mr. Chamberlain. Je schneller man hinter der Zeit herläuft, desto schneller läuft sie einem davon. Wünsche wohl zu speisen, meine Herren. Da haben Sie die Antwort auf Ihre Frage, Clark. Man könnte auch sagen, wir haben aus unserem Leben eine Art von Uhrwerk gemacht, in dem wir die Rädchen sind, die sich unaufhörlich drehen müssen, weil das ganze Werk sonst stehen bliebe. Tja, nun habe ich keine Zeit mehr. Sie gestatten, dass ich mich empfehle. Aber was Zeit ist, wissen wir immer noch nicht. Tja, Sie sollten sich an einen Philosophen wenden. Philosophen haben so einleuchtende Definitionen für alle Begriffe, unter denen sich niemand etwas vorstellen kann. Wo soll ich einen Philosophen hernehmen? Nun, Sie haben doch mit Bertrand Trevor zusammen die Schulbänke von Harrow gewetzt. Er ist Dozent für klassische Philosophie geworden und soll ein Abgrund von Gelehrsamkeit sein. Wenn kein Mensch weiß, was Zeit ist, Trevor wird es Ihnen mit Bestimmtheit sagen. Trevor, alter Junge. Archibald Clark, welche Überraschung. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Tja, wohin sind die Jahre? Verschwunden wie in einem unermesslichen Abgrund. Aber es liegt auch ein Trost darin. Die Zeit, Milord, trägt einen Bettelsack, um milde Gaben fürs Vergessen einzusammeln. Erinnerst du dich noch an unsere Shakespeare-Stunden bei Bankhurst? Natürlich, natürlich, selbstverständlich. Aber Erinnerungen können wir später austauschen. Das ist einer meiner Mandanten, Mr. Miller aus den Settlements. Ja. Wir haben eine schwerwiegende Frage an dich, zu der du gerade das Stichwort gegeben hast. Was ist Zeit? Ja, meinst du im metaphysischen, im erkenntniskritischen, im rationalistischen oder im phänomenologischen Sinne? Ja, weißt du, Bertrand, am liebsten wäre mir etwas Handfestes. Zeit als Leistung oder Wert oder womöglich als Sache. Sowas wie elektrischer Strom oder dergleichen. Ich fürchte, dazu eignet sich Zeit am allerwenigsten. Sie ist in jeder Hinsicht die flüchtigste Erscheinung, die es gibt. Außerdem ist sie nicht mein Fach. Ich weiß nur, dass sie immer rätselhafter wird, je mehr man sich mit ihr beschäftigt. Also mir ist das unbegreiflich. Fortgesetzt gehen wir mit Zeit um wie mit Schillingen und Pennies. Wir sparen Zeit, wir verschwenden Zeit, wir verlieren Zeit, wir stehlen sie uns sogar gegenseitig. Unausgesetzt spielt die Geburtsstunde, die Schrecksekunde, die Minute eine Rolle, die über Leben und Tod entscheidet. Ich meine, das sind doch alles reale Größen. Du vergisst den Geburtstag von Tante Anna und das Todesjahr Cromwells. Bitte. Nein, ernsthaft, du liest zu viel Kriminalromane. Na, in der Philosophie muss sich doch irgendeine brauchbare Erklärung für die Zeit finden lassen. Ach, es wimmelt von Definitionen, aber alle widersprechen einander. Der eine hält sie für eine absolute Größe, der andere für eine bloße Vorstellung. Der alte Plato bezeichnete sie als das bewegte Abbild der Ewigkeit und glaubte, dass es ohne die Bewegung der Planeten auch keine Zeit gäbe. Dann besteht Zeit also aus Bewegung? Und das nicht. Wenn man auch annehmen kann, dass die Zeit stillstände oder nicht mehr wahrnehmbar wäre, sobald im gesamten Weltall nichts mehr seinen Standort veränderte. Aristoteles nannte die Zeit die Zahl der Bewegungen nach dem Vorher und Nachher geordnet. Danach wäre Zeit also identisch mit der Zahl. Das auch nicht, wenngleich sie unauflöslich mit der Zahl verbunden zu sein scheint. Der heilige Augustin sah in ihr eine Schöpfung Gottes, die zugleich mit der Erschaffung der Welt in Erscheinung trat. Also, das nutzt mir nichts. Auch Descartes, der bekanntlich alles bezweifelte, außer dem eigenen Denken, der Ausdehnung der Dinge und dem Dasein Gottes, hielt sie für einen göttlichen Gedanken, durch den erst die Bewegung möglich wird. Der deutsche Philosoph Hegel nannte sie die Synthese aus der Unveränderlichkeit des Raumes und der Bewegung der Dinge in ihm. Für unseren guten John Locke war sie das Maß des Nacheinander, womit er die Definition des Aristoteles wieder aufgriff. Immanuel Kant bezeichnete sie als die wirkliche Form unserer inneren Anschauung und Schopenhauer als Vorstellung, aus der sich alles wegdenken lasse, nur nicht sie selbst. Da hast du eine kleine Auswahl. Einig waren sich alle nur darüber, dass sie unendlich sei. Der deutsche Philosoph Fichte hat einmal scharfsinnig bemerkt, niemand sei imstande, sich einen ersten Augenblick zu denken, da er unweigerlich einen vorangegangenen dazudenken müsse. Ebenso unbestreitbar aber ist, dass man Zeit in endliche Teile teilen kann. Ist das nicht ein Widerspruch zu den Grundgesetzen der Logik, die uns Penny Holt in der 4. Klasse beigebracht hat? Und lieber Archie, Zeit besteht, wie ich schon sagte, aus nichts anderem als aus unerklärlichen Widersprüchen. Ich will eine Haifischflosse von einer Zahnbürste nicht unterscheiden können, wenn ich auch nur ein einziges Wort verstanden habe. Dann kann ich Sie nur zu Ihrem gesunden Menschenverstand beglückwünschen, Mr. Miller. Also wenn man dich so hört, Bert, da hat man den Eindruck, als sei die Zeit eine böswillige Erfindung. Wahrscheinlich ist sie das auch. Wenn die Gegenwart die ausdehnungslose und bestandlose Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft ist, wie Schopenhauer sagte, so bedeutet das, dass es sie praktisch überhaupt nicht gibt. Aber es gibt sie doch. Nichts geschieht, ohne dass eine bestimmte Zeit dazu erforderlich wäre. Vieles erfordert sogar Zeit, ohne dass etwas geschieht. Denke nur an die Reden unserer Minister. Du, wenn du so redest, Bertrand, da frage ich mich ernstlich, wie du zu deiner Professur gekommen bist. Na, im Ernst, sag mir, gibt's denn nicht eine einleuchtende Erklärung für die Zeit in der modernen Philosophie? Die ist nicht mein Fach. Ich weiß nur, dass sie mit der Zeit anscheinend noch weniger anzufangen weiß als die klassische. Henri Bergson begründete seine ganze Philosophie auf die Dauer, la durée, die er als die einzig wesentliche Substanz des Lebens ansah, ohne zu erklären, worin sie besteht. Und die Wiener Schule zog sich aus der Affäre, indem sie die Zeit als eine Form des Existenziellen definierte, oder wie Heidegger, als Dasein, das erst vom Tode des Menschen her sichtbar wird. So lange kann ich nicht warten. Das ist verständlich. Aber ihr habt doch fortgesetzt mit Begriffen wie Augenblick, Unendlichkeit, Ewigkeit zu tun. Was ist denn das alles? Mein lieber Archie, auch das abstrakteste Denken kommt nicht ganz um die Ergebnisse der modernen Physik herum. Nach Einstein und Milne sind Ewigkeit und Unendlichkeit Worte geworden, denen man nur noch mit größtem Misstrauen begegnet. Raum und Zeit scheinen nicht mehr trennbar zu sein. Und je schneller uns das Universum unter den Händen zusammenschrumpft, desto relativer wird der Begriff der Zeit. Ich glaube, dass es sich mit der Zeit wie mit der Wahrheit verhält. Sie ist das, was jeder darunter verstehen will. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Damit werden wir den Prozess nicht gewinnen. Was für ein Prozess? Ach, Mr. Miller ist auf dem Flug zwischen den Weihnachtsinseln und London ein Tag abhanden gekommen, der ihm aus gefühlsmäßigen Gründen besonders teuer war, der aber auch große geschäftliche Möglichkeiten für ihn hätte enthalten können. Er hätte an dem Tag aber auch unheilbar krank werden, Konkurs machen oder mit dem Flugzeug abstürzen können. Also in diesem Fall wäre es sehr viel leichter, einen Schadensersatz für ihn zu bekommen. Ach so, deshalb fragst du. Ja, und nun wollen wir die Luftlinien verklagen. Aber dazu brauchen wir den Nachweis, dass Zeit Gegenstand eines Rechtsstreites sein kann. Warum hast du das nicht gleich gesagt, Archie? Dafür ist natürlich das Observatorium zuständig. Sie haben fortgesetzt mit unerklärlichen Erscheinungen wie abhandengekommenen Tagen und dergleichen zu tun. Ständig verschwinden ihnen mehrere Millionen Jahre unter den Händen, wie mir meine Streichholzschachtel. Es ist geradezu eine Spezialität von ihnen. Wende dich vertrauensvoll an Douglas Beecham, ein Mitglied meines Clubs und ein Gebirge von Wissen. Ich werde euch telefonisch anmelden. Ich bin überzeugt, du wirst ihn ungemein sympathisch finden. Mein Name ist Beecham und ich erwarte Sie bereits mit Ungeduld. Wie ich höre, wollen Sie etwas über die Zeit erfahren. Ja, Meister Beecham. Da sind Sie bei uns gerade an die richtige Adresse gekommen. Ich denke, wir machen beim Plaudern ein paar Schritte durch den Park. Es gibt nichts Gesünderes als Bewegung in frischer Luft. Also, Mr. Beecham, unser Observatorium wurde von Karl II. Gegründet, um eine Methode zur Positionsbestimmung von Schiffen auf hoher See zu finden. Und hatte die Ehre, auf dem Kongress von Washington im Jahre 1884 zum Ort des Nullmeridians für die ganze Welt und zum Nullpunkt des neuen Weltzeitsystems bestimmt zu werden. So, jetzt bitte nach rechts. Bis dahin hatte jedes Land seinen eigenen Nullmeridian und seine eigene Uhrzeit, was zu größten Verwickelungen führte. Ganz zu schweigen von Zugzusammenstößen mit Hunderten von Toten. Ja, ich in Europa gab es nicht weniger als 12 und in Amerika sogar 70 verschiedene Uhrzeiten. Heute rechnet man von Greenwich 180 Längengrade in westliche und 180 in östliche Richtung. Ja. Und alle Uhren der Welt zeigen die gleichen Minuten und Sekunden wie jene Uhr dort oben am Observatorium. Entschuldigen Sie, Mr. Beach. Aber warum gerade 180? Mr. Miller hat eine gewisse Abneigung gegen diese Zahl. Die Einteilung des Kreises in 2x180 oder 1x360 Grad verdanken wir den alten Babyloniern, die auch das Jahr in 360 Tage oder 6 Monate von je 60 Tagen, den Tag in 2x6 Stunden und die Stunde in 60 Minuten teilten, wobei eine Minute genau dem 360. Teil des Tages entsprach. So, jetzt bitte nach rechts. Ja, aber warum? Die alten Babylonier besaßen eine Vorliebe für die Zahl 6. Sie hätten auch wieder andere Zahl nehmen können. Das System hat den einzigen Vorteil, leichter teilbar zu sein als das Dezimalsystem. Es wurde von den Ägyptern, von diesen wahrscheinlich auf dem Wege über die Phönizier, von den Griechen und schließlich von den Römern übernommen, die es dann über die gesamte damalige Kulturwelt verbreiteten. Entschuldigen Sie, Mr. Beecham, aber wir natürlich sind natürlich wurde es niemals einheitlich angewendet. Ach. Wertvolles babylonisches Wissensgut fiel der Vergessenheit anheim. In Griechenland besaß jede Provinz bis zum 7. Jahrhundert ihren eigenen Kalender mit verschiedenen langen Monaten und Jahresanfängen. Die alten Juden besaßen nicht weniger als 6 Jahre von ungleicher Länge zu gleicher Zeit. Und selbst die Ägypter führten 2 verschiedene Jahresrechnungen. Eine feste, die ungefähr der unseren entspricht, und eine veränderliche, deren Beginn mit dem Hochwasser des Niles zusammenfiel. So, jetzt bitte geradeaus. Auch im alten Rom... Mr. Beecham, auf ein Wort... Einen Augenblick... Auch im alten Rom hat es nicht an Missgriffen gefehlt, da die Priesterschaft versäumte, die erforderlichen Schalttage einzuschieben, sodass der Jahresanfang schließlich bis in den Herbst gerückt war. Erst 43 vor der Geburt unseres Herrn schuf Julius Caesar durch Einführung des julianischen Kalenders Ordnung, der 1500 Jahre im Gebrauch blieb, bis er 1582 durch den Kalender Papst Gregors VIII. Abgelöst wurde, der sich durch die fortgesetzte Verschiebung des Osterfestes als notwendig erwiesen hatte. Verzeihung. Aber es dauerte noch fast 200 Jahre, bis er allgemein angenommen wurde. Und auch heute noch gibt es bedauerlicherweise Nationen, die am julianischen Kalender festhalten, wodurch sie ständig um 13 Tage im Rückstand sind, was sich bis zum Jahre 2100 auf 14 Tage steigern wird, falls sie sich nicht vorher eines Besseren besinnen. Verzeihen Sie bitte, aber mein rechter Fuß beginnt zu schmerzen. Könnten wir uns nicht einen Augenblick auf diese Bank setzen? Was denn? Es gibt doch nichts Gesünderes als Bewegung. Überdies sind die Bänke meist frisch gestrichen. Die Einteilung des Jahres... Mr. Beecham, das, was uns eigentlich hergeführt hat... Ich bin gleich soweit. Die Einteilung des Jahres in 12 Monate verdanken wir gleichfalls den alten Babyloniern, auch wenn sie in keiner Weise den tatsächlichen Vorgängen entspricht, da die Zeit von einer Mondphase zur anderen 28 Tage dauert, was im Laufe von 365 Tagen die Zahl von 13,04 Neumonden oder Vollmonden ergeben müsste. Könnte man nicht... Hier hat in der Tat von Anfang an die größte Verwirrung geherrscht und die Hauptschwierigkeit bei der Aufstellung eines Kalenders bestand darin, das Sonnenjahr mit dem Mondjahr in Übereinstimmung zu bringen. Könnte man hier nicht irgendwo ein Ingwerbier bekommen? Mir klebt die Zunge am Gaumen. Man kann nämlich bei der Berechnung des Jahres von dem Erdumlauf um die Sonne oder von der Wiederkehr der Mondphasen ausgehen. In einem Falle erhält man das Sonnenjahr von 365 Tagen, im anderen ein Mondjahr von unbestimmter Länge, da die Wiederkehr der Mondphasen nicht regelmäßig ist. Mit Rücksicht auf ihre religiösen Gefühle ist die Zeiteinteilung aller alten Völker vom Mond bestimmt gewesen. So, jetzt bitte geradeaus. Und nur die Ägypter haben sich gleich nach dem Sirius gerichtet. Entschuldigen Sie, Mr. Beecham, der eigentliche Grund unseres Besuchs... Einen Augenblick noch. Erst durch die Entdeckung des griechischen Mathematikers Meton, 432 vor der Geburt unseres Herrn, dass die gleiche Mondphase immer wieder nach 19 Sonnenjahren auf dem gleichen Tag fällt... wurde der Weg für die Vereinigung beider Jahresformen frei. Damit trat auch eine gewisse Beruhigung in der Einteilung des Monats ein, bei welcher gleichfalls arge Verwirrung geherrscht hatte. Die alten Babylonier besaßen noch Wochen zu 5 Tagen, die Ägypter von 10 Tagen, die Römer von 9 Tagen, weil seit alters her am 9. Tage in Rom Markt gehalten wurde. Ja, und die übrigen richteten sich irgendwie nach den Mondvierteln ohne Rücksicht auf die kalendarischen Folgen. Der Tag war aber hoffentlich überall derselbe. Weit gefehlt. Bei den Babyloniern, Ägyptern und Römern begann er mit Sonnenaufgang, bei den Juden, Germanen und Galliern am Abend, was auch von der Kirche übernommen wurde. Ja, aber wir... Bei den Griechen zerfiel er in 3, später in 4 und noch später in 5. Stunde in 3 Teile und später... Das ist alles höchst interessant, Mr. Beecham. Gestatten Sie, dass ich einen Augenblick stehen bleibe. Aber was wir eigentlich brauchen... ist eine Erklärung der Zeit. Ja, wir wollen endlich wissen, was Zeit ist. Verstehen Sie? Richtige, solide Zeit. Ja, ich komme gleich darauf. Nicht einmal die Stunde ist immer die gleiche gewesen. Das ganze Altertum und noch ein Teil des Mittelalters richtete sich nach veränderlichen Stunden, die daraus entstanden, dass man die je nach Jahreszeiten wechselnde Länge des Tages in gleich lange Abschnitte teilte. Die unveränderliche Stunde gibt es erst seit der Einführung der Räderuhr, deren Mechanismus jede Veränderlichkeit ausschloss. Was meinten Sie vorhin, Mr. Clark? Bitte? Achso, Verzeihung. Ja. Ich meinte, dass der eigentliche Grund unseres Besuches darin bestand, eine Erklärung über den Begriff der Zeit zu erhalten. Ja. Verstehen Sie? Zeit als Wert, ja, wie soll ich sagen, als reale Größe. Ja. Meinen Sie das im astronomischen Sinne? Als Maß der Entfernung, als Lichtjahr, oder? Nein, ich bin ja Laie. Aber ich denke mir, die Planeten benötigen doch zu ihren Umdrehungen eine bestimmte Zeit, die von uns unabhängig ist. Gibt es dafür nicht eine Definition, an die sich, na sagen wir mal, ein Richter in einem Rechtsstreit halten könnte, bei dem es, also sagen wir, um einen abhandengekommenen Tag geht? Um einen abhandengekommenen Tag. Denken Sie da an eine Rechnungsreihe wie etwa die Oktaeteris oder Enaeteris der alten Griechen? Okta. Um es rund heraus zu sagen, der abhandengekommene Tag gehörte mir. Es müsste nur eine Definition der Zeit an sich sein. Ja, die scheint mir aber eher eine Sache der Philosophie. Sie sollten sich an Mr. Trevor wenden. Mr. Trevor meinte, das wäre eher eine Sache der Astronomie. Auf dem Gebiete der Astrophysik versteht man unter Zeit... eine Dimension der Bewegung, die mit den Dimensionen des Raumes das von Einstein aufgestellte Raum-Zeit-Kontinuum bildet. Die moderne Physik vermag in Raum und Zeit keine absoluten Größen zu sehen und Einstein selbst unterschied zwischen einer nicht messbaren Ich-Zeit und einer durch Uhr und Kalender messbar gemachten objektiven Zeit. Na also, das ist es ja. Objektive Zeit. Was ist das? Die durch Uhr und Kalender messbar gemachte objektive Zeit besteht aus den natürlichen Zeitabschnitten wie Jahren, Monaten und Wochen und den von diesen abgeleiteten Zeitabschnitten wie Stunden, Minuten und Sekunden. Nein, Mr. Beecham, das haben Sie uns ja alles schon erklärt. Was wir brauchen, ist eine Definition der Zeit. Ich habe die ganze Zeit über nichts anderes getan, als Ihnen mit aller der Wissenschaft zu Gebote stehenden Gründlichkeit eine Erklärung der Zeit nach der anderen zu geben. Haben Sie was davon gehört, Mr. Miller? Ich? Nein, keineswegs. Ich habe nur noch eine Frage, wenn Sie gestatten. Wo ist hier der Ausgang? Ausgang? Wieso Ausgang? Was verstehen Sie darunter? Also kommen Sie, Clark. Schnell, ich kann nichts mehr von den alten Babyloniern hören. Ich will auch nichts mehr von Zeit wissen. Ich will nur noch wissen, wo hier der Ausgang ist. Mr. Beecham, Sie entschuldigen. Mr. Miller leidet zuweilen an Anfällen. Das ist eine alte Krankheit unserer Kolonialen. Aber ich kann ihm nicht ganz Unrecht geben, Sie entschuldigen. Verbindlichen Dank, Mr. Beecham. Guten Tag. Clark, wo bleiben Sie? Wenn Sie die Lehren der Wissenschaft missachten, dann gehen Sie doch zu einem Uhrmacher. Vielleicht erklärt der Ihnen, was Zeit ist. Gottlob, hier ist der Ausgang. Also in meinem ganzen Leben habe ich noch nie eine so lange Strecke in so kurzer Zeit zurückgelegt. Haben Sie gehört, was er uns nachrief? Das ist gar kein schlechter Gedanke. Also bitte, ich will nichts mehr hören. Ich wünschte, ich hätte niemals diesen verdammten Prozess begonnen. Uhrmacher. Ja, Uhrmacher sind doch Leute, die ständig mit der Zeit zu tun haben, die Zeit sozusagen herstellen. Man sollte es wirklich versuchen. Fahren wir zur Firma Monday und Söhne. Ja. Das ist die erste am Platz. Und der alte Monday versteht sein Handwerk von Grund auf. Mr. Monday, wenn ich nicht irre. Rechtsanwalt Clark. Dies hier ist Mr. Miller. Rechtsanwalt Clark? Ich hoffe, Sie kommen nicht, um sich über ein Erzeugnis meiner Firma zu beklagen. Nein, Mr. Monday, durchaus nicht. Ihre Uhr, die mir mein Vater schenkte, als ich graduierte, geht heute noch, wie am ersten Tag. Das ist nichts Besonderes. Sie sehen mich an einer Uhr beschäftigt, die mein Großvater anfertigte, als Königin Victoria noch ein junges Mädchen war. Wenn sie gereinigt und reguliert ist, wird sie keine größeren Abweichungen zeigen als die Erde selbst. Die Erde? Was hat die Erde mit einer Uhr zu tun? Die Erde? Die Erde ist die erste und genaueste Uhr, die es gibt, mein Herr. Aber sie ist nicht ganz so zuverlässig, wie sie sein sollte. Beständig weicht sie um ein paar Tausendstel Sekunde pro Tag von der wahren Sternzeit ab. Und auch die Tageslänge verändert sich manchmal aus Gründen, die wir noch gar nicht kennen. Ach, wie hat man das festgestellt? Mit den Quarzuhren oder den neuen Elektronenuhren, die in einer Sekunde 100.000 vollkommen gleichmäßige Schwingungen ausführen. Aber Sie werden kaum gekommen sein, meine Herren, um sich mit mir über solche Fragen zu unterhalten. Doch, Mr. Mandy, doch genau aus diesem Grunde sind wir zu Ihnen gekommen. Mr. Miller ist in einen Rechtsstreit verwickelt, bei dem die Frage aufgetaucht ist, was Zeit bedeutet. Und niemand hat uns bis jetzt eine Erklärung geben können. Ehrlich gesagt, Sie, Mr. Mandy, Sie sind unsere letzte Hoffnung. Ich habe mein Leben lang mit nichts anderem zu tun gehabt als mit Uhren. Und wenn Sie mich fragen, was Zeit ist, kann ich Ihnen nur antworten, das, was man von einer Uhr ablesen kann. Ja, aber eine Uhr ist doch nur ein Gerät, um die Zeit zu messen. Also muss es doch eine Zeit geben, die unabhängig von der Uhr vorhanden ist. Eine sozusagen unveränderliche, absolute, ewige Zeit. Ach, das sind große Worte, unter denen ich mir nur schwer etwas vorstellen kann. Und die man anscheinend in Umlauf gesetzt hat, weil der Mensch sich nicht mit der Endlichkeit und Vergänglichkeit seines Daseins abfinden kann. Mir scheint, eine Stunde, die man von einem Zifferblatt ablesen kann, ist sehr viel wirklicher als ein unbestimmtes Etwas, das nirgends anfängt und nirgends aufhört. Und das niemand jemals gesehen oder gehört hat. Eine Uhr kann man wenigstens sehen und hören. Hören Sie? Das ist Zeit. Echte, unverfälschte Zeit, wie sie der alte Big Ben fast 100 Jahre jede Viertelstunde schlägt. Kommen Sie, ich will Ihnen meine kleine Sammlung zeigen, gleich hier nebenan. Zum Teil echte Stücke, zum Teil Modelle, die ich nach alten Beschreibungen angefertigt habe. Wenn Sie die sehen und dann noch immer nicht wissen, was Zeit ist, ja, meine Herren, dann kann ich Ihnen wirklich nicht helfen. Ja. Dies ist eine eiserne Uhr mit einem Balken anstelle des Pendels. Wahrscheinlich einer der ersten Uhren, die etwa so um die Mitte des 14. Jahrhunderts in Europa hergestellt wurden. Sie hat nur einen Stundenzeiger, denn Minutenzeiger kamen erst Ende des 17. und Sekundenzeiger erst im 18. Jahrhundert auf. Aber sie hat schon ein Schlagwerk. Wer hat eigentlich diese Instrumente des Satans erfunden? Meinen Sie die Räderuhren? Ja, das ist nicht genau bekannt. Es soll der Abt eines deutschen Klosters bei Magdeburg gewesen sein, der um das Jahr 1000 lebte. Aber schon 200 Jahre vor Christi Geburt baute ein griechischer Mathematiker namens Ctesibios von Alexandrien überaus kunstvolle Räderuhren, die sich kaum von denen des Mittelalters unterschieden, bis auf die Regulierung, die aus einem Schwimmer bestand, der auf einer Wassersäule emporstieg. Ja, im Altertum und Mittelalter war unser Handwerk noch eine adelige Kunst, mit der sich nur Wissenschaftler und Mathematiker und gekrönte Häupter abgaben, darunter auch unser König Alfred der Große, der sich für seine Andachtsstunden eine Uhr aus Kerzen von gleich langer Brenndauer ausdachte und damit wahrscheinlich als erster die unveränderliche Stunde fand. Turmuhren kamen im 13. Jahrhundert auf. In England erhielt ein gewisser Dutz schon 1288 das Privileg, für Westminster eine Turmuhr zu bauen. Und im 14. Jahrhundert hatten schon alle größeren Städte in Italien, Holland und Deutschland Turmuhren mit dem Stundenschlag. Aber bald begnügte man sich nicht mehr mit dem Schlagwerk und dem Glockengeläut. Man begann, Glockenspiele zu bauen. Seit wann gibt es überhaupt Uhren? Nun, die erste Uhr war sicherlich der Mensch, der sich in die Sonne stellte und mit Schritten die Länge seines Schattens messen ließ. Ein Verfahren, das sich übrigens noch bis ins Mittelalter erhielt. Und wenn die Sonne nicht schien? Ja, dann wartete man so lange, bis sie wieder schien. Es gab auch Wasseruhren, eigentlich nur Hohlmaße mit einem oder mehreren Ausläufen. Aber die hatten nichts mit der Umdrehung der Erde und den Bewegungen der Planeten zu tun, sondern konnten nur bestimmte Zeitabschnitte angeben, ebenso wie die Sanduhr, die sonderbarerweise erst spät aufkam und wahrscheinlich aus Afrika stammt. Die eigentliche Uhr war die Sonnenuhr. Hier, sehen Sie mal. Ja? Hier haben Sie eine alte chinesische Dochtuhr, bei der ein brennender Docht in regelmäßigen Abständen einen Faden verbrennt, an dem eine Metallkugel hängt und die dann in ein Becken fällt. Ja, der Mensch hat sich der seltsamsten Dinge bedient, um sich an den Ablauf der Stunden erinnern zu lassen. Sogar ein Tier musste herhalten, der Hahn, den jede römische Legion mit sich führte. Nicht etwa als eiserne Ration, sondern weil sein Schrei den Anfang der vierten Nachtwache verkündete. Im Mittelalter zog der Nachtwächter mit Horn, Laternen und Spieß durch unsere Städte und rief die Stunden aus. Hier sind die Stand- und Taschenuhren. Dieses runde eiserne Ungetüm bedeutet einer der größten Abschnitte in der Entwicklung der Uhr. Es soll einer der ersten Taschenuhren sein, die der Nürnberger Uhrmacher Hehle oder Hähnlein 1510 erfand. Hier haben Sie einen der berühmten Chronometer von Harrison, mit dem man zum ersten Mal die Position von Schiffen auf hoher See bestimmen konnte. Und dies hier sind ein paar Stücke, die die Entwicklung der modernen Taschenuhr zeigen. Eine der ersten fabrikmäßig hergestellten amerikanischen Uhren, die vor rund 80 Jahren die ganze Welt überschwemmten und uns beinahe ruiniert hätten. Hier eine deutsche Ankeruhr und einige der berühmten Schweizer Uhren. Und hier, um die Sammlung vollständig zu machen, die Tyrannen von heute, die Armbanduhr mit Stoppuhr, Kalender, Wecker und Weltzeitskala und seine Majestät der Wecker. So, meine Herren. Mehr habe ich Ihnen nicht zu bieten. Und was ist Zeit, Mr. Mande? Das, was wir alle nicht mehr haben, trotz oder vielleicht infolge der Uhr. Aber sehe, ich muss den Laden schließen. Es ist 7 Uhr und meine Angestellten sind sehr genau. Draußen wird Ihnen keine Stunde zu lang, aber hier drin muss ich Ihnen jede Minute für teures Geld abkaufen. Es hat mich sehr gefreut, meine Herren. Guten Abend. Tja, jeder weiß, was seine Zeit wert ist, aber niemand weiß, was sie ist. Mr. Miller, ich habe nicht mehr viel Hoffnung für Ihren Prozess. Zweiter Verhandlungstag in der Streitsache Miller gegenüber Seeluftlinie. Die Parteien sind anwesend. Ausgezeichnet. Die Sitzung ist eröffnet. Wie erinnerlich ist Mr. Miller in einem Flugzeug der Überseeluftlinien zwischen den Weihnachtsinseln und London einen Tag abhanden gekommen. Und zwar der 11. August. War es so, Mr. Miller? So war es, Euer Gnaden. Ausgezeichnet. Mr. Miller hat darauf vor diesem Gericht beantragt, die Überseeluftlinien zur Zahlung einer Summe zu verurteilen, die dem Wert des abhanden gekommenen Tages entspricht, der ihm aus Gründen des Gefühls besonders teuer war. War es so, Mr. Miller? So war es, Euer Gnaden. Ausgezeichnet. Da das Gericht jedoch einen Tag nicht ohne weiteres als klagbaren Vermögenswert ansehen konnte, hat es dem Kläger aufgegeben, in der heutigen Sitzung den Nachweis dafür zu erbringen, dass ein Tag bzw. Zeit Gegenstand eines Rechtsstreites sein kann. Ist der Kläger in der Lage, diesen Nachweis zu führen? Euer Gnaden, wir haben uns an einen Geschichtsforscher, einen Philosophen, einen Astronomen und sogar an einen Uhrmacher gewandt und dürfen sagen, dass wir alles wissen, was man überhaupt von der Zeit wissen kann, nur nicht, was sie ist. Sie scheint ohne Anfang und Ende und dabei in endliche Teile teilbar. Sie ist vergänglich, aber so viel auch von ihr vergeht, sie bleibt immer gleich groß. Sie scheint also ewig, obwohl sie im Grunde aus nichts anderem besteht als dem flüchtigen Augenblick. Sie ist messbar bis zu Bruchteilen von fast absoluter Größe und zugleich in ihrer Länge verschieden, je nachdem, womit man sie ausfüllt. Sie ist an Bewegung gebunden und doch nicht dasselbe. Sie ist ausdehnungslos und umfasst trotzdem die gesamte Welt der Erscheinungen. Ohne sie ist nichts denkbar und vorstellbar. Nur sie selbst bleibt unvorstellbar und undenkbar. Kurz, unsere Bemühungen, ihrer Natur auf den Grund zu kommen, haben sich als ebenso aussichtslos erwiesen wie der Versuch, sich einer Fata Morgana zu nähern. Ich habe die Ehre zu bezweifeln, ob es auf die Frage, was ist Zeit, überhaupt eine Antwort gibt. Ausgezeichnet. Wollen Sie damit sagen, dass Sie die Klage zurückziehen? Ich muss die Entscheidung darüber meinem Mandanten überlassen. Ich meine, die Überseeluftlinien hätten einen kräftigen Denkzettel verdient, damit sie in Zukunft sorgfältiger mit der Zeit ihrer Fluggäste umgehen. Was sagt der sehr gelehrte Vertreter der Überseeluftlinien dazu? Wie ich bereits in der ersten Verhandlung anzudeuten die Ehre hatte, ist dem Kläger nicht ein Tag, sondern nur ein Datum verloren gegangen. Und zwar infolge einer Konvention, die von fast allen Nationen der Erde anerkannt wird. Danach zählt man bei der Überquerung des 180. Längengrades, der auch die Datumslinie genannt wird, in der Richtung von Westen nach Osten ein Datum doppelt, während man in umgekehrter Richtung ein Datum überspringt. Dieses ist dem Kläger passiert und sonst nichts. Ist Ihnen das klar, Mr. Miller? Mir? Nein, keineswegs, Euer Gnaden. Ich verstehe nicht, warum ich einen Tag meines Lebens verlieren soll, nur weil andere Leute sich einen Trick ausgedacht haben, von dem ich nichts wusste? Mr. Simpson, vielleicht könnten Sie es dem Kläger noch deutlicher machen. Ich werde versuchen, mein Bestes zu tun, Euer Gnaden. Mr. Miller, wenn Sie nach Osten, also der Sonne, entgegenfahren, müssen Sie Ihre Uhr ständig vorstellen. Warum muss ich das tun? Ich denke nicht dran. Sie müssen es tun, weil sich die Erde dreht und infolgedessen die Sonne pro Längengrad um 4 Minuten früher oder später aufgeht, je nachdem, ob man sie in östlicher oder westlicher Richtung bewegt. Kehren Sie nun nach Ihrer Fahrt um die Erde vom Westen her zum Ausgangspunkt Ihrer Reise zurück, so haben Sie nach und nach Ihre Uhr um 24 Stunden vorgestellt. Aus diesem Grunde werden Sie bei Ihrer Rückkehr den Bewohnern Ihres Ausgangspunktes um ein Datum voraus sein. Sie haben also scheinbar einen Tag gewonnen. Machen Sie die Fahrt in umgekehrter Richtung, nämlich von Osten nach Westen. So tritt das Gegenteil ein und Sie verlieren scheinbar einen Tag. Um eine allgemeine Verwirrung zu verhüten und den Datumswechsel zu vereinheitlichen, hat man auf der Hälfte des Weges, also am 180. Längengrad, die Datumsscheidelinie eingerichtet. Ist es Ihnen jetzt klar, Mr. Miller? Euer Gnaden, ich bin ein schlichter Mann von den Inseln und habe nie etwas mit dem Gericht zu tun gehabt, außer wenn eine Lieferung von Haifischflossen in Büchsen aus verdorbenen Seegurken bestanden haben soll, was fast nie der Fall war. Meistens wollten diese Halunken von Chinesen nur die doppelte Lieferung für dasselbe Geld. Aber in so verwickelten Angelegenheiten wie dieser kenne ich mich nicht aus. Es geht mich mit Verlaub zu sagen einen Dreck an, was die alten Babylonier oder Griechen oder andere wilde Völkerschaften sich für Kunststücke mit der Zeit ausgedacht haben. Mir ist auf einem Flugzeug der Überseeluftlinien ein Tag abhanden gekommen, der mir seit jeher besonders teuer war. Und ich meine, dass ich dafür eine Entschädigung verlangen kann. Mr. Miller, ich bin mir bewusst, mich in Ihre privaten Angelegenheiten zu mischen, und Sie können die Antwort auf meine Frage verweigern. Warum hat eigentlich dieser Tag einen so besonderen Wert für Sie? Der 11. August? Das ist mein Geburtstag. So, an diesem Tage haben Sie Geburtstag. Ja, das gibt der Sache allerdings ein neues Gesicht. An jedem Geburtstag wird man bekanntlich ein Jahr älter. Ist das so? So ist es, Euer Gnaden. Und dann beklagen Sie sich noch, dass Ihnen dieser Tag abhanden gekommen ist? Wie soll ich das verstehen, Euer Gnaden? Nun, wenn Ihnen dieser Tag abhanden gekommen ist, so besaßen Sie doch auch nicht die Möglichkeit, an diesem Tage ein Jahr älter zu werden. Ich weiß nicht, Euer Gnaden. Das geht wohl nicht an. Ja, warum nicht? Wenn man einen Tag verlieren kann, muss man doch auch ein Jahr gewinnen können. Ich sehe da keinen Unterschied. Ich habe die Gesetze nicht studiert, aber so viel verstehe ich doch, dass man um ein Jahr älter wird, ob man will oder nicht, auch wenn man das Jahr nicht mitzählt. Ausgezeichnet. Sehen Sie, genau das Gleiche trifft auf Ihren abhanden gekommenen Tag zu. Er ist zwar nicht mitgezählt worden, das heißt, er hat ein anderes Datum erhalten, aber älter geworden sind Sie trotzdem um diesen Tag. Mir scheint, was wir mit Uhr und Kalender messen, ist gar nicht die Zeit, sondern unser eigenes Leben, das wir nach Maßen zählen und einteilen, die wir den Bewegungen unseres Planeten entnommen haben. Sind nicht alle Rätsel, die uns die Zeit aufgibt, in Wirklichkeit die Rätsel unseres eigenen Lebens? Und sagt man nicht von jedem, dessen Leben zu Ende ist, dass seine Zeit um ist? Ich glaube, damit ist alles gesagt. Mr. Miller, ich rate Ihnen, ziehen Sie die Klage zurück. Der Spaß kostet mich 1.000 Pfund und die Spesen. Aber Sie haben etwas gelernt, das mehr wert ist. Die Sitzung ist geschlossen. Hier ist NDR 3. Aus dem Feature-Repertoire hörten Sie die Sendung Der Mann, dem ein Tag abhanden kam oder Was ist Zeit? Das Manuskript schrieb Felix Gasparer. Es sprachen Inge Fabricius, Horst Bock, Gerhard Bünte, Walter Klamm, Kurt Klopsch, Ludwig Linkmann, Gerd Niemitz, Reinhold Nitschmann, Hans Petsch, Will Quadflieg, Heinz Seiler und Franz Scheifeitlin. Regie führte Gustav Burmeister.